Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir wollten eigentlich heute Nacht auch eine offene Sendung machen. Aber bei uns ist der Teufel los in Sachen Harald Schmidt. Harald Schmidt stellt sich nämlich heute Nacht euch, dem Talk Radio Publikum. Das heißt, ihr könnt jetzt, oder konnte schon seit 0 Uhr, aber jetzt natürlich auch noch, ihr könnt bei uns anrufen und euch zu Harald Schmidt äußern. Ihr könnt kritiklos werden, ihr könnt ihn beschimpfen, ihr könnt ihm Liebeserklärungen machen. Ihr könnt Fragen an ihn formulieren. Der Harald Schmidt schaut sich diese Sendung von zu Hause aus vermute ich mal an. Hallo Harald Schmidt. Und er wird dann um circa 20 vor 2 mit mir hier verbunden sein und zu allem Stellung beziehen, was ihr gesagt habt, was ihr gefragt habt. Ihr erreicht uns unter 0130 2911, kostenfrei, wie immer. Und die Faxnummer 0130 11 51 22. Harald Schmidt im 1 Live Talk Radio heute Nacht. Es gibt auch schon ein paar Faxe, und zwar beispielsweise von Carina aus Berlin. Und die Carina fragt, nervt es Harald Schmidt nicht sehr, dass seine Kollegen und Kolleginnen ihm in letzter Zeit ständig die gleiche blöde Frage stellen, nämlich, früher warst du doch ein so netter Mensch und jetzt bist du immer so gemein. Eine Frage von Carina. Dann eine Stellungnahme und auch eine Frage von Susanne aus Siegburg. Die sagt und schreibt, also ich finde Haralds Show so ziemlich das Beige und viele Pünktchen, was es im deutschen Fernsehen gibt. Seine Gags sind oft unterste Schublade. Meine Frage, wann hörst du Laberbacke endlich auf mit deiner nervigen, niveaulosen Show? Susanne aus Siegburg. Und jetzt bin ich verbunden mit Kai32. Hi. Hallo? Ja, Kai. Grüße dich. Grüß dich, Domian. Ja. Zum zweiten Mal bin ich dabei und zum zweiten Mal darf ich die Sendung mit dir anschauen. Na, das ist ja toll. Also, Harald Schmidt. Oder ja, nicht Harald Schmidt? Ich höre dich auf meinem Telefon gar nicht. Ich höre dich nur über das Fernsehen. Du hörst mich überhaupt nicht. Aber du hörst mich, ja? Ich höre dich sehr gut. Leg mal einfach los. Das ist die Hauptsache. Ja. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Ja. Gut. Wie gesagt, vor 7 Monaten hat man schon mal telefoniert. Vielleicht kannst du dich erinnern. Die Sache mit den Schweineaugen. Mit den Schweineaugen? Ich kann mich sehr gut erinnern. Ja? Ja. Aber das vertiefen wir jetzt nicht nochmal. Nee. So, ich wollte eigentlich eine Lobeshymne auf Harald Schmidt machen, weil ich finde den Mann absolut genial, wirklich. Ja. Er ist ein absoluter Entertainer. Ja. Er macht es also wirklich die erste halbe Stunde wirklich sehr, sehr genial. Und danach hängt es eigentlich immer so, sag ich mal, von dem einzelnen individuellen Geschmack an, welche Gäste er hat. Mhm. Und meine hauptsächliche Frage ist eigentlich, als er mit Samantha Fox die Sendung gemacht hat. Mhm. Hast du die gesehen? Nee, leider nicht. Du hast aber gehört, was da Aktion war. Ich habe das gehört, ich habe gelesen. Er hat den Glockentest gemacht. Ja. Und ich wollte eigentlich jetzt mal von Harald wissen, war das eine abgesprochene Sache oder war das spontan? Also, Stichwort Samantha Fox. Ja. Ich schreibe das mal mit. Ja. Dann können wir das nachher alles im Einzelnen durchgehen. War das abgesprochen? Ja. War das abgesprochen? Das fragt der Kai. Gut, dann wollte ich eigentlich noch wissen, wie wir an die Konfuzius-Brüder gekommen sind, weil die sind wirklich auch absolute Spitze. Wie er an die Konfuzius-Brüder gekommen ist? Ja. Konfuzius-Brüder. Ja. Und dann hat er gestern mit dem Marcel Reich-Ranitzky natürlich auch ein sehr schönes Gespräch gehabt. Ja. Und da ging es um ein Buch, was die in der Sendung vom Reich-Ranitzky besprochen hatten. Und da sagte er, mehr oder weniger, es sind 500 Seiten, da geht es ja nur ums Ficken. Da sagt der Reich-Ranitzky, naja, Onani ist auch noch dabei. Ja. Ich hätte da auch noch einen Buchvorschlag für ihn, Opus Pistorum von Henry Miller. Kennst du das? Ich kenne das, aber ich habe es nicht gelesen. Lies es mal. Ja. Das ist sehr interessant, obwohl ich da auch hart angegriffen wurde, weil da geht es also... Das ist jetzt ein Tipp an Harald Schmidt auch, ja. Ein Lesetipp. Ja. Er schaut ja jetzt zu und hat sich das bestimmt sofort notiert. Das denke ich mal. Lieber Kai. Wenn es ihm gut gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn ich mal Assistent von seiner Pamela werden könnte. Was meinst du, wie viele Leute da Assistent werden wollen? Ich danke für deinen Anruf und die Fragen werden gleich natürlich besprochen. Alles klar? Viel Spaß noch, ne? Okay, jetzt ist der Stefan dran, 26, hallo. Ja, hallo Jürgen, grüß dich, hallo. Stefan. Jürgen, ich wollte mich auch zu Harald Schmidt äußern. Bitte. Und war sehr, sehr kritisch. Kritisch? Ja, also ich finde ihn wirklich zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also seitdem, dass er da mit dem Verstehen Sie Spaß angefangen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er die Sendung absolut heruntergemacht. Also das ist nur noch so abgelaufen, 60 Minuten seinen Blödsinn anhören, dann eine Viertelstunde musikalische Unterhaltung und dann eine Viertelstunde diese Streiche mit der versteckten Kamera. Ja. Und das hat mich absolut genervt. Zusätzlich kriege ich wirklich den ganz, einen riesengroßen Horror, wenn ich schon seine Voranzeigen sehe. Und wenn ich mir die Sendung anschaue, ich habe es mir auch schon angeschaut, also es ist nicht so, dass ich mir noch nicht angeschaut habe, aber wenn ich die Sendung angesehen habe und wenn er auf die Minderheiten losgeht, ja, dann kriege ich wirklich den Horror. Der soll sich doch lieber mal die Leute suchen, die wo heute, weiß Gott, ganz andere Berufszweige. Bei welchen? Als Politiker oder sowas, die kann er sich doch verarschen. Bei welchen Äußerungen geht bei dir denn besonders der Hut hoch? Ja, wenn er jetzt zum Beispiel über Schwule daherzieht oder sowas oder gegen Dicke oder sowas, und das kann ich einfach nicht verstehen, warum er sowas macht. Ja. Weil es ist zwar satirisch gemeint, ich verstehe das alles sehr, sehr gut, also um Gottes Willen, ich verstehe seine Witze total, aber ich finde das nicht gut, dass er immer auf diese Leute oder auf gewisse Gruppen abzielt. Das finde ich nicht gut, man kann sowas nicht aufpauschen oder irgendwie diese Leute dann hervorheben und dann nur immer blöd über diese Leute herreden. Also deine Hauptkritik ist, dass er sehr krass mit Minderheiten umgeht. Ja, ganz genau. Und warum er das tut? Das verstehe ich auch nicht und das würde ich ihn auch dann gerne mal fragen, oder warum er das macht, warum geht er nicht auf Politiker oder so richtig? Ja. Er macht es zwar auch. Vielleicht zu dem Stichwort Schwulen, ich stehe dieser Fraktion ja auch relativ nahe und fühle mich da in nichts angemacht. Überhaupt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss oft sehr lachen darüber. Ja, okay, Jürgen, du vielleicht nicht, aber es gibt sicherlich einen Haufen andere, die wo noch nicht so weit sind, auch wie du mit einem Outing oder sowas und einem Coming Out, und die einfach da Schwierigkeiten haben, diese Witze zu verstehen. Und glaube mir, gerade diese Vorurteile, wo gegenüber gewissen Minderheiten oder Randgruppen noch weiterhin bestehen. Solche Sachen, die kommen einfach auch nicht an, die verstehen die Leute auch total falsch. Und mit sowas wird das nur noch mehr irgendwie an den Rand getrieben und ich finde das nicht gut. Also ja. Ich habe das notiert, also Stichwort Randgruppen, Diskriminierung. Ja. Und eben mit dieser Verstehen Sie Spaß, da wollte ich ihn auch nochmal fragen, warum er diese Sendung überhaupt übernommen hat, nur dann, um diese Sendung endlich kaputt zu machen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also das war wirklich eine super interessante Sendung. Man hat sich totgelacht und kaum hat der Harald Schmidt diese Sendung gehabt, dann war die Sendung absolut herunter. Dann hat man diese Sendung nicht mehr ansehen können. Weil, wie gesagt, nur 60 Minuten seine Plauderei und sonst gar nichts. Okay, ich habe es notiert. Du bleibst auch am Fernseher. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was du dann drauf sagst. Stefan, okay, gut, ciao. Schöne Grüße, tschüss. Ja, jetzt ist der Heiko dran. 14 Jahre. Ja, hi Domian. Hi. Ja, also ich komme hier aus Ochsenfurt. Aus Ochsenfurt? Ja. Wo ist das dann? Bei Würzburg. Bei Würzburg. Ja. Ist ja und auch ich ganz sagen, ich bin ein absoluter Fan von Harald Schmidt. Ein Fan. Ja, und also Harald, wenn du mich hier siehst, also ich bin ein absoluter Fan. Ich gucke eigentlich fast jede Sendung an. Ja. Auch wenn ich Schule habe, ja. Ist dann ja auch spät schon, ne? Ja, aber ich schaue dann trotzdem noch auf. Was findest du besonders klasse an ihm? Ja, also die Witze sind eigentlich immer recht gut, so sieht man es eigentlich bei keiner anderen Show. Mhm. Also so Sachen wie Scheiße kommt eigentlich, so Wörter halt wie Scheiße und Arschloch, sowas kommt eigentlich nirgendwo vor. Ja. Bei keiner Sendung. Und das findest du gut? Ja, das finde ich eigentlich recht lustig, ja. Und naja. Hast du an ihn auch eine bestimmte Frage oder einfach nur so ein Lob? Lob, ja, wie er die Bettina Böttinger niedergemacht hat. Das fandst du gut? Ja, das fand ich eigentlich recht lustig. Jetzt darf ich ja nicht schmunzeln, weil ich auch im WDR arbeite. Ja. Das fandst du also gut, ja? Ja, lustig halt. Was heißt gut? Das ist halt zum Lachen. Ja, okay. Das hat er sicher jetzt zur Kenntnis genommen. Ja. Ne? Du bist ein großer Fan? Ja. Der Heiko. Ja, schön. Danke für deinen Anruf. Gut, alles klar. Tschüss. Ciao. Jetzt ist der oder die Danny dran. Hi. Ja, hallo, der Danny. Schönen guten Morgen, Jürgen. Der Danny, ja. Auch Schmidt. Wie? Auch Schmidt. Ja, ich bin totaler Schmidt-Fan, klar. Du bist auch Fan. Ja, ja, ich habe aus Versehen letzte Woche Freitag die ganze Zeit versucht anzurufen, weil ich dachte, letzten Freitag wäre das gewesen. Nein, heute ist es. Und da habe ich Glück gehabt, dass ich durchgekommen bin. Ja. So, jetzt mein Thema. Und zwar sind wir im Star Trek Fanclub und wir planen ein Fanfilmprojekt, was wir nächsten Sommer abdrehen wollen. Und wir wollen damit kein Geld verdienen, wir kriegen dafür keinen Pfennig, sondern es geht einfach nur um die Sache an sich. Und wenn wir Glück haben, stellt sich zum Beispiel auch die Ulrike Lau, die Synchronsprecherin von Kanzler Troy aus TNG, aus Sat.1 das nächste Jahrhundert Star Trek zur Verfügung als Computerstimme. Mhm. Finden wir auch spitze. Und jetzt meine Frage an Harald. Und zwar, ob er nicht vielleicht Lust hätte, eine kleine, 3 Minuten lange Gastrolle als Admiral bei uns mitzuspielen. Weil das wäre ganz toll. Das Problem ist halt nur, leider, wie gesagt, das ist ein Fanfilmprojekt und große Gagen können wir uns nicht erlauben. Ja. Weil wir haben einfach kein Geld. Jetzt sag mir nochmal, wann ihr das drehen wollt. Das wollen wir im Sommer drehen. Also das Drehbuch ist jetzt im Januar ungefähr fertig. Im Sommer 97. Genau. 3 Minuten Gastrolle als Admiral. Genau. Admiral Schmidt. Admiral Schmidt. Admiral genau. Smith. Also ich würde es total spitze finden. Ja. Dazu muss ich sagen, also unser Drehteam macht das alles aus Spaß an der Freude. Also ja. Wir verdienen alle nichts. Und ich persönlich bin wirklich ein riesen Harald Schmidt-Fan, auch von dir. Also deine Sendung gucke ich eigentlich fast jede Nacht. Ja. Und muss erstmal sagen, weiter so. Und mich würde halt mal interessieren, was der Harald dazu sagt, ob er überhaupt Lust hat. Er hat's gehört, ich hab's mitgeschrieben, wir sprechen es gleich an. Jawohl, Danny. Das ist der Spitze. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Rüdiger, 27. Ja, hallo Domian. Ja. Ja, es geht um die Sache mit der Bettina Böttinger. Ja, also wir haben eine reine Schmidt-Show hier heute Nacht bei uns im Talk. Ja, es geht um den Sketch, den er dann mit der Bettina Böttinger. Bettina Böttinger, ja. Ja. Es hat ja, glaube ich, schon einer vor mir angerufen, die dazu was ja. hatte. Ne? Ja, und was denkt ein Showmaster, wenn ein Gast seine Show verlässt, während er auf Sendung ist? Das würde mich mal interessieren. Was denkt ein Showmaster, ja. wenn sein Gast seine Show verlässt, während er auf Sendung ist? Ach so, so wie das, wie das passiert ist, ja. Und muss ich das nochmal schildern, diesen Film? Nein, das wissen wir, glaube ich, alle. Das Bettina Böttinger war nochmal zu Gast und sie haben sich unterhalten ja, und ist dann irgendwann früher gegangen, als es eigentlich geplant war. Ja, aber heute diesen Sketch auch bereut, wie das ist, ne? Also was denkt denn schon, Master, wenn Gast früher geht, ne? Als Stichwort ja, jetzt mal. Plötzlich ganz unerwartet, ne? Ja. Ja, also wie fandst du denn überhaupt diese ganze Geschichte mit Böttinger? Ich fand das einfach nicht, also richtig erinnern kann ich mich eigentlich nur, dass die Bettina Böttinger so empört darüber war, über diesen Witz, ja. Dass sie dann gegangen ist. Das fand ich klasse. Du fandest es klasse, dass sie gegangen ist? Das fand ich klasse, dass man sich sowas nicht gefallen lässt. Ja. Aber man kann ja, über Witze kann man natürlich streiten, über Sketche oder so. Ne? Schließe ich daraus, dass du den Witz von Schmidt auch nicht so toll fandest über Böttinger? Nein, war nicht ganz so schön. Aber genau in Erinnerung habe ich den heute gar nicht mehr. Ja. Aber mir ist noch wirklich in Erinnerung, dass sie dann aufstand, also sagte, das lasse ich nicht mit mir machen. Ja. Ne? Und sag mal, wie findest du denn sowas? Im Spiegel schreibt Harald Schmidt oder in einem Interview, sagt er, da geht es um die Moderatorenbesetzung der ZDF-Show Menschen 96. Und da hat das ZDF ja so rumgeeiert, wer das nun machen sollte. Die Margarete Schallemarkers hat ja abgesagt. Und dann fragt der Spiegel, wäre nicht sowieso eine Frau besser gewesen, zum Beispiel Maria von Welser? Und daraufhin antwortet Harald Schmidt, auch die hatte leider keine Chancen. Unterhaltungschef Axel Bayer favorisierte lange das ARD-Erfolgstrio Bettina Böttinger, Susanne Fröhlich und Alida Gundlach wegen ihrer hohen Akzeptanz in Bahnhofs, Gaststätten, Sonnenstudios und Frauenhäusern. Wie findest du das? Ja, wenn er es wirklich gesagt hat, das weiß ich nicht, finde ich nicht so gut. Findest du nicht so gut. Ne? Aber es gehört natürlich auch zu seinem Image auch ein bisschen. Ne? Ja. Er kann ja nicht etwas sagen, was scheißfreundlich und so etwas ist. Ne? Ja. Er will sich auch richtig promoten dazu. Ne? Also deine Grundfrage war, was er da denkt, wenn die Leute rausgehen. Ja, und ob dieser Witz auch irgendwie Konsequenzen hatte. Ob er jetzt auch sagt, also das können, so einen Witz können wir nicht machen. Aber er muss ja auch ein Mitspracherecht auch haben. Ne? Also, ich schließe mal aus diesem, was ich gerade hier gelesen habe, dass da nicht so die großen Konsequenzen aus erwachsen sind. Dann fragen wir ihn selbst nachher. Okay. Ne? Okay. Alles klar. Rüdiger, mach's gut, bye-bye. Tschüss. So, Mirko, 18 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Hallo, ich wollte mich auch zu Harald Schmidt äußern. Mhm. Ich bin total der Fan. Ein also, Fan. Dirty Harry geht über alles, sag ich mal so. Und ich habe da eine Frage. Ich weiß nicht, ob du Schmidt einander kennst, du denkst. Ja, klar, natürlich. Und ob er noch Kontakt hat mit Herbert Feuerstein? Mhm. Und ob er noch mal vielleicht mit ihm irgendwie in der Zukunft was macht, oder? Mhm. Weil Schmidt einander war einfach klasse. Aber jetzt die neue Show von ihm ist auch. Also, hat er Kontakt mit Feuerstein und eventuell noch Projekte mit ihm irgendwie in der Schublade, ne? Naja, dann hätte ich noch eine Frage, ob er auch privat sich so gibt wie im Fernsehen oder ob er da ganz anders ist. Also, aber auch privat so manchmal hin. Wie ist Schmidt privat? Ja, so. Wie ist Schmidt privat? Ja, gut. Ja. Das war's schon. Ja, das war's. Kurz und knapp. Ja, klar. So muss es sein. Kann ich noch kurz eben grüßen? Ja, aber bitte, ganz schnell. Ja gut, dann grüße ich meine Schwester Jessica, meine Freundin Nicole und Markus. Spannend. Okay. Tschüss. Ciao. Jetzt ist der Carsten dran. 23, hallo. Hallo, Jürgen. Ja, Carsten. Das war Harald Schmidt. Ja. Der Harald Schmidt ist das größte Arschloch, was... Hey, keine Beleidigung. Ja. Kritik, okay, ne? Aber nicht solche Beleidigungen. also der größte Quatsch, Dummschwätze, was in dem Fernseher da ist. Warum? Weil er alles, was er in die Sendung, ich habe die Sendung 4 oder 5 Mal gesehen. Nur so wenig? Nur so, das hat mir gereicht. Das hat mir gereicht, weil er immer Witze macht auf Leute, die sich nicht wehren können. Hauptsächlich auf Leute, die sich auch körperlich und wörtlich nicht wehren können. Ich habe eine Sendung gehabt, schon länger her gehabt, eine Sendung gesehen, da hat er die beschissensten Späße gemacht auf behinderte Leute. Und also, Stichwort, schreiben wir mal auf, für Witze auf Kosten von zum Beispiel Behinderten. Ja, Behinderte, ja? Oder Kranke oder warum macht der Harald Schmidt nicht, warum greift er Leute an, die sich wehren können, die ihn auch gleich Kontra geben können, die sagen, okay, so und so ist es und gegen Kontra, aber nicht Witze und Späße machen auf Leute, die sich nicht wehren können. Okay. Und meine Frage, und wenn es nach mir ging, würde ich den Harald Schmidt sofort von der Sendung streichen, sofort, ohne mit dem Wimmer zu zucken. So würdest du das machen. So. Also, ich habe notiert, er macht Witze auf Kosten von Behinderten beispielsweise, und warum tut er das? Ne? Ja. Und wann die Sendung endlich wegkommt von dem Fernseher. Möchtest du gerne von ihm wissen? Ja, wann er endlich aufhört. Wann er aufhört. Weil er ist schon zu lange im Fernsehen. Ja. Erst verstehen sie Spaß. Weißt du, ich verstehe immer nicht, wenn die Leute sich so ereifern über irgendwelche Fernsehmoderatoren oder Fernsehsendungen. Man muss doch nicht einschalten. Das ist klar. Ja. Die Sendung ist ja ganz in Ordnung. Mhm. Nur der Moderator passt dazu. Okay. Also deine Meinung ist, glaube ich, sehr klar rübergekommen, Carsten. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte schön. Tschüss. Okay, mach's gut. Tschüss. Andrea ist dran, 25. Ja, hallo Jürgen. Andrea, guten Morgen. Also, ich bin ein Riesenfan von Harald Schmidt. Mensch, die erste Frau, ne? Sehe ich ja gerade. Ja, und wenn ich noch kurz zu meinem Vorredner sagen darf, ja. Also da wird ja mal wieder deutlich, dass Harald Schmidt doch mehr Fans im intellektuellen Bereich hat, wenn ich es mal so sagen darf. Nun ja, also. Weiß ich gar nicht. Kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Also du bist jedenfalls ein großer Fan. Ich bin ein Riesenfan, ja. Verpasse eigentlich so gut wie keine Sendung. Ja. Und wenn ich mal nicht da bin, dann zeichne ich mir es eben auf Video auf. Hab auch schon einige Male die Fahrt von München nach Köln auf mich genommen, um in der Show live dabei zu sein. Ist das wahr? Von München nach Köln? Ja. Extra? Ja. Das ist ja toll. Ja, allerdings natürlich mit Zwischenstopps bei Bekannten, aber nun ja, es war doch der Hauptgrund. Was kostet der Eintritt? 15 Mark. 15 Mark? Ja. Das geht ja noch. Ja. Also das ist ja das gegen Tina Turner ist das ja noch gar nichts. Oder so. Nee, also wie gesagt, Riesenfan. Und du fühlst dich als Frau auch nicht diskriminiert? Überhaupt nicht. Also im Gegenteil, der Humor, den der Harald Schmidt so verkörpert, oder entspricht eigentlich genau meinem Humorverständnis. Mhm. Also mhm. Viele der Sprüche, die er bringt, oder der Witze könnten eigentlich ja auch von mir stammen, ja. Aber andererseits ist das auch wieder ein Problem, denn solche Sprüche von mir geäußert werden doch oft missverstanden. Also ich habe mir schon viele Feinde dadurch geschaffen, dass ich eben solche etwas sarkastischen, sadistischen oder ironischen Sprüche losgelassen habe und mir damit Leute auch vergrault habe. Also sag mal, ich denke, ein Beispiel. Hast du eins parat? Nee, ich hab jetzt nichts parat, ja. Aber das ist immer wieder, also mir fallen eigentlich immer mal wieder natürlich Sprüche ein, die im Prinzip gar nicht so gemeint sind. Reagieren denn dann besonders Frauen heftig auf dich, wenn du, ja, ich würde auch sagen, eher Frauen. Also ich denke, wenn solche Sprüche oder Witze oder Bemerkungen aus dem Mund von einer Frau kommen, wird das doch noch anders angesehen als bei einem Mann. Ja. Hast du denn eine konkrete Frage an ihn? Ehrlich gesagt zwei sogar. Ja. Eine ernst gemeinte und eine nicht ganz so ernst gemeinte. Ich schreibe mit. Ja, also zum einen würde mich mal interessieren, inwieweit er sich noch überhaupt in der Öffentlichkeit bewegen kann. Das heißt, einkaufen, spazieren gehen, wie auch immer. Mhm. Weil er hält sich ja sonst, abgesehen von seiner Sendung, auch sonst in der Öffentlichkeit, was die Medien betrifft, relativ zurück. Mhm. Und zum anderen die nicht ganz so ernst gemeinte Frage, ich habe letzte Woche die Bambi-Verleihung gesehen und da hat er sich doch recht angeregt mit Dieter Thomas Heck unterhalten. Und da wollte ich mal fragen, wie es dazu kommen konnte und wie er denn seinen Prinzipien so untreu werden konnte. Also ich schreibe mal auf, wie ist sein Verhältnis zu Dieter Thomas Heck? Na, das, das, ich, mich, wundert nur, dass er sich so angeregt mit ihm unterhalten. Das hat mich gewundert, entgegen den Äußerungen, die man sonst... Wir sind gespannt. Er wird uns bestimmt gleich erzählen, was er sich mit ihm unterhalten hat. Ja, genau. Das, ja, das wirst du natürlich auch wissen. Ja, genau. Bei der Bambi-Verleihung war das, ne? Genau. Hm. Bambi-Verleihung. Dieter Thomas Heck. Ja. Dann wüsste ich gerne noch deine Meinung zum Fall Böttinger. Super, von Harald Schmidt aus. Also schon den Witz mit der Kloschüssel fand ich super. Und abgesehen davon, dass ich Bettina Böttinger sowieso nicht leiden kann, fand ich es auch vollkommen unpassend, wie sie reagiert hat. Und dass sie sich die Situation ein bisschen humorvoller genommen hat und sich da eigentlich die Blöße gegeben hat, dort also rauszugehen. Ich höre schon voll auf der Seite von Schmidt. Genau. Die Andrea, ein Schmidt-Fan. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Ja, keine Ursache. Bye, bye. So. Jana. Jana hat Schiss in der Büchse gekriegt und aufgelegt. Stefan, 20. Ja, hallo Jürgen. Ja, Stefan. Wo rufst du an? Das klingt aber seltsam. Ich bin am Fahren im Moment. Du bist am Fahren. Ja. Wo befindest du dich gerade? Zentrum Münster. Richtung Münster? Zentrum. Zentrum Münster. Im Zentrum von Münster, ja. Okay, aber jetzt zu dir. Zu HSM wahrscheinlich. Also, ich wollte erst sagen, dass ich das schade finde, dass du überhaupt eine Sendung über ihn machst. Findest du schade? Ja, weil ich glaube, er hat es wirklich nicht verdient. Aha, warum nicht? Ich glaube, also ich wollte über ihn eigentlich sagen, er ist nicht so blöd, wie man da denken könnte. Ja. Aber seine Sendung, ich glaube, damit verliert er an Niveau, er selber. Und dann habe ich zwei Fragen, die ich ihm gerne stellen möchte. Ja. Erstmals, wie er sich fühlt, dass sein Humor gar nicht ankommt, weil... Egal mit welchen Leuten ich die Sendung gesehen habe, wir gucken uns immer an und wir wundern uns, wie er darauf kommt. Also auf sowas zu reden überhaupt. Ja, du sagst, dann, sein Humor kommt nicht an. Die Andrea hat ja gerade genau das Gegenteil gesagt, ne? Dass sie sich schlapp lacht immer bei ihm. Aber du kennst andere Leute. Okay. Okay, vielleicht einer oder zwei von 100. Und meine zweite Frage ist, die Leute, die sich dort kaputt lachen, ob die das vom Herzen tun oder... ob die da gestellt sind oder so, weil ich kann wirklich nicht verstehen, dass sie dort wirklich zum Tode lachen. Also du meinst die Leute, die da im Publikum sitzen? Ja, ja, und die werden dann immer mit der Kamera ganz groß gezeigt. Ob die instruiert sind vorher? Ja, genau. Instruiert. Also die sind nicht instruiert, das weiß ich, aber das kann er gleich auch nochmal sagen. Das waren deine beiden Fragen. Ja, das waren meine beiden Fragen. Okay, Stefan, gute Fahrt. Tschüss. Joachim, 27. Ja, hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, also meine Frage, also ich bin erstmal natürlich ein riesen Harald Schmidt-Fan. Ja. Und gucke eigentlich auch so mindestens viermal die Woche die Harald Schmidt-Show. Ja. Und die ganzen Gags, die da kommen, die liegen auch direkt auf meiner Wellenlänge. Und was mich eben mal interessiert hätte, wäre, wie man bei dieser Brainpool... Das ist eine Produktionsfirma, müssen wir erklären. Genau, ja. Wie man, ich habe gehört, dass es da einige freie Gag-Autoren gibt. Ja. Und ob da die Möglichkeit besteht, ob man sich dabei bewerben kann oder... Du möchtest Gag-Autor werden? Ja. Bist du lustig? Ja. Ja, dann leg mal los. Einen Gag jetzt. Einen Gag? Ja. So spontan? Ja. Das also, muss das jetzt die Aufnahmeprüfung quasi? Die Aufnahmeprüfung. Mal sehen, ob er zu Hause lacht. Je, was könnte ich da machen? Also mir fiel mal zum Beispiel ein, als der Leitsordner 100 wurde. Zum Beispiel, da ist mir so spontan eingefallen, wo denn die Männer in der Chefetage vorher ihren Whisky versteckt haben. Ja. Zum Beispiel oder bei der Geschichte mit der Rechtschreibung, dass es eine Diskriminierung der Linkshänder ist, wenn die Rechtschreibung nur für Rechtshänder gilt in dem Fall. Naja. Naja, gut. Also fulminant vorgetragen hätte es vielleicht gewirkt. Auf jeden Fall, du siehst dich so in diesem Werdegang irgendwie demnächst, so als Autor? Ja, also mir wird das halt Spaß machen, weil mir den ganzen Tag irgendwann was spontan einfällt. Was machst du denn überhaupt sonst? Ich bin Radio- und Fernsehtechniker. Techniker? Ja. Bist bei dem Gewerbe, aber auf der anderen Seite quasi, ne? Ja, genau. Ja. Möchtest die Fronten wechseln? Ja, ja, und ich krieg halt eben überhaupt den ganzen Tag Fernsehen im Prinzip. Ja. Die ganzen Serien und Talkshows und da fällt einem halt hier und da nebenher immer irgendwas Blödsinniges ein. Ist für dich Schmidt der Beste im deutschen Fernsehen? Also in der Richtung, was er für Unterhaltung macht, also mit Sicherheit. Ich könnte mir jetzt nicht bei Wetten, dass vorstellen, zum Beispiel, das wäre wieder was ganz anderes, aber... Mhm. Warum nicht bei Wetten, dass? Ach, ich weiß nicht, da kommt zu wenig von dieser Spontanität rüber. Das ist mehr so diese normale Unterhaltung für also zu bieder, meinst du, ja, genau. Die Show für ihn. Ja, da kommen so nette Späßchen mal und so, wenn dass du, dann etwas härtere ist ihm schon lieber. Wenn du vergleichst, du hast wahrscheinlich dann auch die Koschwitz-Sendungen verfolgt, diese Nachtshows, Late-Night-Shows. Ja. Sag mal so ein paar Statements im Vergleich Schmidt-Koschwitz. Also mit dem Thomas Koschwitz fand ich ein bisschen mühsam, dass der mir immer ein bisschen so verklemmt, so zugeschnürt vorkam. Vielleicht ist es durch seine Statur dann immer etwas so verschwitzt. Das war mir alles so mit Gewalt jetzt irgendwas hier noch im Late-Night-Talk-Bereich zu machen. Mhm. Das war im Gegensatz zu dem, was Gottschalk ja in dieser Late-Night-Show hatte, da war das etwas lockerer. Mhm. Und bei Koschwitz fand ich das alles ein bisschen so zwanghaft. Wenn du die drei vergleichst, Gottschalk, Schmidt und Koschwitz, ist für dich, Schmidt, die Idealbesetzung für so eine Art von Show? Also jetzt so eine Late-Night-Show, ja, mit Sicherheit. Ja. Also ich konnte jetzt bei den anderen natürlich nachts sowieso schon gar nicht mehr über irgendwas lachen, weil das dann alles schon ein bisschen zu einfach war. Ja, ja. So diese Gags, die darüber kommen, ist also richtig, da muss man, um richtige blöde Gags zu machen, muss man schon ziemlich gut sein. Ja. Und ich glaube, dass niemand außer Harald Schmidt das so gut rüberbringen könnte. Also, auch ein Fan und die klare Frage, wie werde ich Gag-Autor bei Harald Schmidt? Genau. Joachim, ja, bleib dran, ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wen haben wir denn jetzt? Die Daniela, 22. Ja, hallo. Ein ganz junges Publikum haben wir heute. Also mit Mitmacher zumindest ganz jung. Daniela. Ja, also ich finde Harald Schmidt furchtbar. Sorry. Ja, also das, die meisten, also ein paar haben es ja schon gesagt, diese Witze auf Kosten anderer Leute finde ich zum ersten ganz schön schlimm. So von Asylanten angefangen über keine Ahnung was für Leute. Ja. Und ich muss sagen, ich finde also, die Harald Schmidt Show ist eine schlechte Kopie von der David Letterman Show. Mhm. Kennst du die? Ja, die kenn ich. Mhm. Verstehst du die auch? Ja, also nicht wortwörtlich, aber so für, ja, doch schon. Man muss ja dann schon doch sehr perfekt Englisch können, ne? Um das zu kapieren. Ja, gut, ich meine, es gibt immer ein bisschen was man nicht versteht, aber so, sagen wir mal, 80% verstehe ich. Du wirfst ihm vor, dass er nur kopiert? Ja. Eine Kopie von Letterman? Ja, finde ich schon. So die ganze Art des Auftreten mit der Musik, so dieser Tusch ab und zu mal und so, das ist schon ziemlich identisch, finde ich. Ja. Und ich finde es halt scheiße sowas. Auch noch eine Frage? Ja, meine Frage ist, also eine Freundin von mir, die hat gemeint, Harald Schmidt hätte in früheren Jahren Pornos gedreht. Ich kann es nicht glauben, Harald, ist das wahr? Ja, sorry, ich kann es nicht. Harald hat Pornos gedreht. Ich kann es nicht glauben, weil ich denke mir, also ein Porno soll eigentlich anregend wirken und nicht abturnend. Also das ist die schönste Frage bisher, die mich am meisten interessiert. Die werde ich Ihnen gleich wahrscheinlich auch zu Anfang stellen. Darf ich das mal auch jemanden grüßen? Ach, ihr Lieben, ja gut. Also ich wollte den jungen Mann grüßen, den ich am Montag auf Dienstagnacht auf seinem Fahrrad verfolgt habe. Und der hat mich dann nach kurzer Zeit, hat er mich dann leider abgehängt, weil ich konnte leider die Kreuzung nicht überqueren. Der hat dich abgehängt? Ja, leider. Vielleicht hört er jetzt zu. Ja, bestimmt. Was hast du angehabt? Ich habe, also gesehen hat er mich nicht, weil ich bin im Auto hinter ihm hergefahren. Ach so. Ja. Ja, das ist natürlich dann schwierig. Ja, es hat geregnet und so und naja. Aber ihr werdet dann wahrscheinlich nie zueinander kommen, auch wenn ihr den Gruß jetzt hört. Ach doch, ich glaube schon. Du bist optimistisch. Ah ja. Daniela, 22. So? Also das war die Pornofrage an Schmidt. Genau. Alles klar, mach's gut. Tschüss. Ciao. Frank, 22. Wer gackert da im Hintergrund? Hallo Frank. Hallo. Ja? Frank, du bist dran. Ja, einen schönen guten Tag. Ja. Ich wollte eigentlich den Harald Schmidt mal loben. Loben? Ja, natürlich. Weil er der einzige Mann ist, der kein Blatt vom Mund nimmt. Das findest du gut? Ja, natürlich. Ja. Gerade den Begriff, den er irgendwann mal im Fernsehen benutzt hat, sprich Ökofotze. Hat er das gesagt? Ja, aha, hat er gemacht. Hab ich gar nicht mitbekommen. Das hat dir gut gefallen. Naja, nicht heute, aber es ist schon eine Weile her, aber in einer Live-Show hat er es mal gebracht. Das hat dich beeindruckt? Ja, natürlich. Ja, was beeindruckt? Das ist für mich einfach mal kettenbrechend. Ja. Dass er seine Meinung einfach so äußert. Ja. Ich finde das in Ordnung. Du hast ja gerade schon viele kritische Stimmen gehört, ne? Was sagst du den Leuten? Die sagen, dass er Witze auf Kosten von Minderheiten macht und die Frauen und die Schwulen. Ja, naja, natürlich. Naja, und aber als, mein Gott, Minderheiten gibt es überall, oder? Kann man so sagen, ja. Ja, und? Aber es ist aber nicht die Mehrzahl der Leute. Ja. Es ist eher die Minderheit. Du ist heute noch, ich warte immer noch auf einen Anruf von einem polnischen Mitbürger. Aus Polen geht's ja leider nicht, die können ja nicht anrufen. Ja, die doch, mit dem Handy jetzt schon, ja, wenn sie es haben. Mit dem Handy geht das, aus Polen? Ja, das glaube ich nicht. Aber nicht über diesen Nummer. Kostengünstig, bei einer 030er Nummer. Ja, das geht glaube ich nicht. Egal, was sagst du zu den Polenwitzen? Muss ich ehrlich sagen, muss nicht sein. Aha, da ist dann doch deine Grenze erreicht. Da muss ich mich dann doch differenzieren, ja. Warum? Weil das für mich Rassismus ist. Aha. Aber es ist kein Rassismus, wenn er sich über, weiß ich, Behinderte lustig macht. Oder über Asylanten, über Türken oder weiß ich was. Hat dann bis jetzt, also so weit wie ich jetzt sehe, in seiner Late Night Show noch nie gemacht. Das findest du rassistisch mit den Polen? Ja. Ja, das werde ich ihn dann auch mal gleich fragen. Ja, das wäre nett. Ja, mache ich. Ich habe es aufgeschrieben, Frank. Aber trotzdem, wäre nett, wenn Sie ihm trotzdem sagen würden, dass er trotzdem ein relativ lustiger und witziger Mensch ist. Er ist relativ witzig und er ist Kettenbrechen, ne? Hast du gerade gesagt. Das habe ich aufgeschrieben. Okay, Frank. Danke für den Anruf. Ja, ja, ciao. Jetzt machen wir eine kleine Pause, Musikpause. Meine Lieben, wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian, Talkradio vom WDR aus Köln, zu hören bei 1 Live im Radio, zu sehen im WDR Fernsehen. Unser Thema heute Nacht ist Harald Schmidt. Was denkt ihr über Harald Schmidt? Findet ihr ihn gut? Findet ihr ihn ätzend? Ihr könnt uns erreichen unter 0120 29 11 oder unter der Faxnummer 0130 11 51 22. Harald Schmidt verfolgt diese Sendung jetzt am Fernseher mit und er wird gleich mit mir verbunden sein und zu allem Stellung beziehen, was ihr gesagt oder gefragt habt. Weiter geht es mit Patrick, 27. Jana. Nee, mit Jana. Jana? Ja, genau, mit Jana, 21. Hallo. Ja, hallo Domian. Jana. Also meine Meinung passt eigentlich ganz gut zu der Pornofrage von vorhin. Ja. Und zwar würde ich sagen, dass, also Harald Schmidt jetzt für mich ganz persönlich, also ich weiß, meine Freundinnen würden jetzt gleich mit den Augen rollen, Harald Schmidt ist für mich der erotischste und bestangezogenste Mann im deutschen Fernsehen. Hey. Erotisch. Ja. Der erotischste. Ja. Und bestangezogenste. Ja, finde ich. Das wird ihn jetzt freuen. Ja, hoffe ich. Ich konnte ihn ja leider nie persönlich sagen und deswegen habe ich... Das ist jetzt fast persönlich, ja. Ja, dann sage ich ihm das jetzt so und deswegen habe ich wirklich dich auch schon wieder Ärger mit meiner Freundin. Ich sage, ich muss unbedingt bei Domian anrufen. Ich möchte das einmal sagen dürfen. Sehen die Freundinnen das wirklich anders? Ja, also da wird erzählt von Opa-Komplex und furchtbar und Opa-Komplex? Ja. Opa-Komplex? Ja, ich glaube, er ist so alt wie ich. Ja, ich glaube, also ungefähr sind wir sind gleich alt. Ja, ich verstehe das auch nicht. Also du findest ihn gut angezogen und erotisch und was. Findest du ihn als Entertainer auch gut, als Moderator? Ja, finde ich ihn wunderbar. Du musst auch immer viel lachen. Ja, also am meisten muss ich immer lachen, also wenn das Publikum die Witze teilweise nicht so richtig checkt. Ja, das finde ich immer am schönsten. Ja. Okay, also du hast es ihm jetzt quasi indirekt sagen können. Ja. Er hat das gehört und wir werden gleich auch noch mal ein paar Worte drüber sprechen. Das wäre nett, ja. Okay. Okay, ich grüße ihn ganz herzlich. Tschüss, Jana. Tschüss. Ja. Eine Frau mit einer sehr schönen Stimme, einer sehr erotischen Stimme. Patrick, 27. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ja. Ich würde erst mal zu sagen, herzlichen Glückwunsch zu deiner Sendung. Danke. Es war das erste Mal, dass ich die Sendung jetzt die letzten zwei Wochen gucke, leider krankheitsbedingt bin, etwas schwerer erkrankt, finde ich aber wirklich absolut genial. Ja, wünsche ich dir auch auf jeden Fall gute Besserung. Ja, vielen Dank. Warum ich anrufe, Thema Harald Schmidt, das Thema, was auch vorhin schon mal angesprochen wurde, schwul sein. Was? Schwul sein. Schwul sein, ja. Ich bin selber schwul, muss ich dazu sagen. Ja. Ich finde es, muss ich sagen, teilweise das unter aller Würde, wie dort die Witze über Schwul oder überhaupt Lesben wirklich gemacht werden. Ich weiß nicht, ob du es vor, glaube ich, zwei Wochen mal gesehen hast, diese Serie Gay Watch zum Beispiel. Mhm. Ich muss sagen, ich finde sowas so schlimm, weil es gibt Menschen, die wirklich mit dem Thema nicht umgehen können. Ich weiß mittlerweile selber so aus einigen Sendungen, dass du selber so etwas dort in die Richtung tendierst. Ja. Und du hast mich auch schon mal angesprochen, du kannst darüber lachen, über solche Witze. Ja. Ich sag mal so, ich glaube, man kann über solche Sachen lachen, wenn es auf einem gewissen Niveau ist. Ich kann selber mit dem Thema umgehen, kann über schwule Witze lachen, die ein Niveau haben. Mhm. Aber dort, sag ich mal, Leute, das sind für mich einfach nur Klischees, die da breit gefahren werden. Mhm. Und auch zum Beispiel mit der Bettina Böttinger, was dort gewesen ist, die ja auch etwas, man spricht darüber lesbisch sein, so. Da war für eine Anruferin, die sagte, ja, ich finde das toll, ich weiß nicht, wie man so reagieren kann, wie die Bettina Böttinger. Mhm. Ich glaube, wenn man mit aller Gewalt in die Öffentlichkeit gezerrt wird, ja, und dort das breitgetreten wird, mhm, ob sie dann auch noch so ruhig bleiben würde und sagen, ja, dann die Frau hat keinen Humor. Patrick, ist das bei dir so, dass du das nicht nur so, ich sag jetzt mal so objektiv, nicht so klasse findest, sondern dass du dich persönlich da beleidigt schon fühlst oder verletzt? Ja, doch, kann man so sagen. Ich fühle mir, wenn man es lecker auf den Schlips getreten, weil ich sag mal so, ich weiß nicht, das war die Frage, die ich ihn auch an sich an ihn stellen würde. Hat er Bekannte, die, wo er weiß, dass derjenige schwul ist oder diejenige Lesbe ist, und was sagen die zu diesen Witzen? Ja, das ist, habe ich notiert, ob er Bekannte hat, die schwul oder lesbisch sind. Und denn ich glaube, wenn man Bekannte hat und Freunde hat, die, wo er weiß, dass in der Öffentlichkeit sehr wichtig Probleme gibt, ja, wenn man sich outet, ob er dann irgendwie, was er dabei denkt, dann was in der Öffentlichkeit dann loszulassen. Ich habe die Frage aufgeschrieben, Patrick. Mhm. Alles Gute. Jo, vielen Tschüss. Dank. Ciao. Tschüss. Jetzt ist der Matthias dran, 26. Hallo. Ja, Matthias. Hier bin ich. Zu Harald Schmidt. Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Schmidt und auch an dich. Ja. Und zwar, ob ihr nicht mal Lust hättet, quasi eure Metiers ein bisschen gegeneinander auszutauschen. Gegeneinander auszutauschen? Ja, das wie meinst du? Dass du mal sowas Ähnliches machst. Nein, das kann ich nicht. Das traue ich dir aber zu. Nein, das kann ich nicht. Ich bin kein Entertainer. Das wäre völlig, völlig an Haaren herbeigezogen. Ich denke, dass man gerade in diesem Geschäft auch wirklich das machen sollte, was einem gemäß ist. Und ich gäbe eine lächerliche Figur ab, wenn ich Late Night machen würde. Glaubst du mir wirklich? Nee, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Na gut. Also deine Frage ist, wir sollen mal tauschen. Ja. Also eine Woche macht Schmidt Domian und Domian macht Schmidt. Na, dann wäre es vielleicht wirklich lächerlich. Vielleicht einmal. Einmal. Ja, ich frage, würde ich das auf jeden Fall zutrauen. Also traue ich dir auch sein Ding zu. Fragen wir ihn, was er davon hält. Matthias, das war's, ne? Ja, sonst weiß ich auch nichts. Okay, tschüss. Tschüss. Thomas, 24. Ja, hallo. Thomas. Thema Schmidt. Ja. Also für mich ist der Mann natürlich völlig genial. Genial. Sicherlich. Und er hat ja früher auch mal so Kabarett gemacht. Ja. Das habe ich mir auch ein paar Mal angesehen. Und mich würde mal interessieren, ob er nicht wieder Lust hat, sowas vielleicht mal wieder zu machen. Ja. Also Kabarett wieder machen. Ja, weil er wird ja auch von vielen Seiten getreten bis zum geht nicht mehr. Und es kann ja auch mal sein, dass der Sender irgendwann sagt Tschüss, ob er dann wieder auf das Standbein zurückgreifen würde. Ja, ich meine sogar, dass er immer wieder mal auf Tour geht noch mit seinem Programm. Ich weiß es nicht, wir werden ihn gleich fragen. Ja, das weiß ich auch nicht so genau, weil es ja zeitmäßig wahrscheinlich schlecht ist. Ja. Zu den Leuten, die ihn also hassen, vor zwei Wochen lief, glaube ich, mal sowas in Spiegel TV, so eine halbstündige Sendung über ihn. Also die hätten sich das mal angucken sollen, weil da mal ein bisschen mehr über seine Ansichten erfahren und warum er seine Gäste so behandelt, wie er die behandelt. Also das war schon nicht schlecht, dann würden ihn, glaube ich, einige Leute anders sehen. Bevor er jetzt gleich etwas erwidert auf all das, was gesagt wurde, was würdest du denn diesen doch sehr harten Kritikern sagen, die wir nur auch gerade gehört haben? Die sollten sich die Sendung vielleicht ein bisschen konstanter angucken, weil wenn ich jetzt als Nicht-Schmidt-Fan eine Sendung nur sehen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch im Fernseher eintreten, aber man muss das Ganze irgendwie im Zusammenhang verstehen, so halt diese Holzhammer-Methode, die er da benutzt. Ja, was meinst du, was dahinter steckt? Ja, eben Gesellschaftskritik. Ja. Er hat ja auch gesagt, also wir reden nicht über Vorurteile, wir schaffen neue Vorurteile, also dieses Holzhammer-mäßige, weil die Leute ja anders auch gar nicht mehr zuhören im Prinzip. Ja, ja. Thomas, okay. Ja, das wär's auch schon, ne? Okay, tschüss. Und so, meine Lieben, jetzt muss ich mir die Regie fragen. Jetzt machen wir noch die Fosi und die ist 30. Hallo. Hi. Ein Mann ist das. Ja, genau. Der die Fosi ist ein halber Syrer und ist 30 und ist ein Mann. Ich bitte um Verzeihung. Ja, das macht nichts. Das passiert mir tausendmal Fosi im Jahr. Ja, ja gut, es ist dummerweise, wenn man die Sendung verfolgt, ist das meiste eigentlich schon gesagt worden und man kommt sich da ein bisschen doof vor, wenn man da nochmal was fragt. Nur mir geht es eigentlich darum, dass ich eigentlich das ganz gerne sehe, auch wenn es hier und da ein Abklatsch ist von Jay Leno und von wem auch immer. Mhm. Nur was mich am meisten interessiert, ist eine Sache, also ich würde ihn schon sehr hoch einschätzen, wenn ich wüsste, wie viel von ihm alleine kommt. Also wenn ich jetzt sagen könnte, okay, der hat den und den Gag gemacht. Also du spielst auf die Gags an. Wie viele Gags von ihm persönlich kommen? Ja. Oder also ich schätze mal, dass das andere Routine ist hinterher mit den Talk mit den Prominenten und so. Das ist alles Routine. Das geht dann rein. Man weiß dann ganz genau, auf solche Sachen reagiere ich so und so. Ja. Das ist alles Routine. Aber die Gags am Anfang, da gibt es sicher, also, habe ich auch schon gehört, gibt es Gagschreiber und so weiter. Genau. Aber wie viel dann von ihm kommt? Weil also klare Frage, wie viel prozentual von ihm kommt und wie viel von den Autoren beigesteuert wird? Ja, oder wie weit er da auch Einfluss drauf nehmen kann oder sagen kann, nee, mache ich nicht oder finde ich gut oder finde ich scheiße oder was weiß ich. Auch wenn er mal hingeht, also ich meine, diese ganzen Sachen vorher, die er miteinander und was er gemacht hat, wie weit das da auch mit Einfluss genommen hat, dass er sagt, also okay, hier, ich habe das und das schon alles hinter mir und ich kann jetzt sagen, das möchte ich jetzt nicht und das finde ich gut. Und so Fosi, das ist klar rübergekommen, das werden wir ihn gleich fragen. Ja, gut. Ich danke dir fürs Mitmachen. Ja, gut. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, er ist da. Harald Schmidt, hallo. Hallo, Domian. Mensch, Harald, das ist ja harter Tobak, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen ratlos, weil ich hätte gedacht, es würde mich fürchterlich härter treffen. Ach, es war noch harmlos, meinst du? Also für das, worauf ich mich eingestellt habe, war ich überrascht, dass ich ja... Das war eine Schmuse-Sendung, meinst du? Eigentlich ja. Und vor allem junge Männer, die mich schmusen, bis auf die Jana mit dieser sehr, sehr erotischen Stimme. Ja, die war gut, ne? Die Andrea, glaube ich, aus München. Ja. Aber die zwei, drei, die ein bisschen... Kritik geäußert haben, diese Leute haben natürlich auch recht. Und ich habe fast ein bisschen bedauert, dass du den einen jungen Mann abgewürgt hast, der gemeinte, ich bin ein Arschloch, denn das ist ja nicht in allen Punkten falsch. So, in welchen Punkten ist es denn richtig? Ich kann diese Leute, die wo, sag ich mal, anrufen und sagen, Gaywatch gefällt mir nicht und so, ich kann das nachvollziehen, dass da manche Leute sich ein bisschen auf den Slip getreten fühlen. Ja. Ja. Wir brauchen ja gar nicht jetzt so das nacheinander durchgehen. Bleiben wir mal bei diesem Thema Schwule und Lesben. Da gab es die Frage von, wer war es jetzt nochmal, ob du, genau, von Patrick, ob du Schwule und Lesben in deinem Bekanntenkreis hast. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Nein, ich habe allerdings sehr viele im Verdacht, dass sie schwul sind und sich vor mir verstellen. Und wenn ich denen so nachts hinterher schleiche durch die Kneipen oder in den Parks und so weiter, in dem Moment, wo ich rauskriegen will, dass die schwul sind, würde ich natürlich sagen, Mensch, ihr seid schwul, und das würde ich dann am nächsten Tag in der Sendung vermelden. Ratet mal, wer alle schwul ist. Ja. Doch, natürlich kenne ich Schwule. Und ich kenne auch viele Schwule, die überhaupt kein Problem haben mit diesem Humor. Ne? In diesem Geschäft arbeiten ja nun gerade sehr viele Schwule. Habe ich noch nicht so erlebt, aber es soll vereinzelt Homosexuelle in der Unterhaltungsbranche geben, ja. Sag mal, dann meinte der Patrick auch nur, dass er durch diese Art, wie du die Witze machst, das hört man ja immer wieder, nicht nur bezogen auf Schwule, sondern auch auf andere Randgruppen, was immer das auch immer sein mag, dass die sich persönlich beleidigt fühlen. Verletzt fühlen. Ja, das, also beleidigt wäre okay, verletzt täte mir leid. Okay. Jetzt gehen wir doch mal von vorne, sonst komme ich hier ganz durcheinander mit meinen Fragen. Es gab eine Frage von der Carina aus Berlin. Wie du mit der Frage umgehst von den Leuten, früher warst du doch so ein netter Mensch und jetzt bist du immer so gemein. Was sagst du deinen Kolleginnen? Ja, ich war früher eigentlich auch schon gemein, aber jetzt fällt irgendwie mehr auf täglich, ne? So bei den anderen Sendungen, die nicht so häufig kamen, da konnte man sich zwischendurch erholen. Früher hat sich das versendet, ne? Sag ja, mal. Irgendwie, und es wurde auch noch gemildert durch irgendwelche Gäste oder Big Bands, die da auftreten, aber mittlerweile kommt halt doch ein bisschen komprimierter. Ja. Kai, 32, hat gefragt, die Samantha Fox-Geschichte, ob das abgesprochen war. Nein. Nein, das war spontan. Das war spontan. Und sie hat mich ja direkt aufgefordert. Ich hatte auch das Gefühl, sie war hinterher vielleicht ein bisschen sauer. Ja. Und als ich ihr dann noch an die andere Titte langen wollte, war es schon weg. Stichwort Konfuzius-Brüder. Ja. Die sind großartig. Die hat unser Kollege Schmidti, der auch das Warm-up macht, jeden Abend entdeckt. Weil der ging mal über die Straße essen und da saßen die Auto, beziehungsweise die beiden haben da bedient. Und ganz per Zufall kamen wir auf die. Mhm, ja. Stefan, das war die Geschichte mit den Randgruppen und mit den Minderheiten. Da würde ich dich gerne fragen. Ja. Also natürlich hat man den Eindruck, dass du sehr, sehr respektlos mit allem und jeglichem umgehst. Vor was hast du Respekt? Naja, das ist jetzt auf Anhieb für mich schwer zu sagen, wovor ich Respekt habe. Ich meine, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, wenn uns ein Witz zu irgendeinem Thema einfällt, wird der gemacht, solange wir nicht fürchten müssen, da Ärger mit dem Staatsanwalt zu kriegen. Aber also sind die Grenzen juristischer Natur? Eigentlich schon, ja. Nicht moralisch, ethisch? Nein, also kann ich nicht sagen. Ja. Wäre mir nicht bekannt. Ja. Dann sagte der Stefan Meintner, du hättest Verstehen Sie Spaß kaputt gemacht. Das ist richtig, ja. Ja. Heiko 14 Lob und hat auch deine Geschichte mit Böttinger gelobt. Ja. Lassen wir so stehen. Ja, ich meine, das war ja eine große PR-Geschichte, wo ich mich gewundert habe, dass er so einen Wirbel gemacht hat. Denn das war ja in keiner Sekunde persönlich gemeint, sondern es ging im Grunde, Fernsehfigur Schmidt macht einen Scherz über Fernsehfigur Böttinger. Ja. Und das lief dann doch eigentlich für alle Beteiligten sehr fröhlich. 4 Seiten im Stern und der Auftritt von ihr bei mir und so weiter. Und also ich habe mich darüber sehr gewundert, dass das so ein bisschen ernst genommen wurde. Ne? Du hast ja wirklich, man hat ja von fast allen Seiten in der Presse auf dich eingedroschen, gerade auch als diese Böttinger-Geschichte lief. Gibt es doch nicht irgendwelche Bereiche in dir, die sich da verletzt fühlen? Nein. Überhaupt nicht. Nein, weil ich stelle mir das so schwer vor, wenn man so viel Kritik einstecken muss, also bei aller Coolness und dickem Fell, dass man dann doch irgendwie... Naja, das hebt sich gegenseitig wieder auf, ne? Also ich meine, wenn ich nur von einer Seite geprügelt würde, würde es vielleicht irgendwie dann doch mal nerven. Aber das war nur eine Phase, wo ich von allen Seiten geprügelt wurde, da stabilisiert, ne? Also vor einem Jahr war das ungefähr, ne? Das war so Weihnachten und ja, genau. Die Zeit danach. Ja. Und da konnte ich ja nun aufschlagen. Das hat mich ja dann auch erwischt im Wirtschaftsteil. Ich konnte dann sozusagen aufschlagen, die Kartoffeln sind in diesem Jahr schlecht, aber nicht so schlecht wie die Harald Schmidt Show. Ja. Also das war nicht mehr auf die Fernsehseite oder das Feuilleton beschränkt, sondern überall. Und ich dachte mir aber, das muss ich noch eine Weile durchhalten, das geht wieder vorbei, weil das kann man beobachten, auch bei Kollegen. Irgendwann ist man einfach fällig und ich habe mich natürlich auch ziemlich aus dem Fenster gelehnt zu Beginn der Sendung und dann war ich einfach turnusmäßig dran. War das zu Beginn der Sendung bei euch, also hat sich das so entwickelt, dein Stil in der Sendung, oder war das schon ein Konzept, dass ihr gesagt habt, wir sind jetzt gezielt anti-PC-mäßig, um vielleicht auch rauszustechen aus dem ganzen Quark, was es so gibt? Nee, das hat sich einfach entwickelt. Es war einfach auch dieser Zwang, jeden Abend Material haben zu müssen. Ja. Und da haben wir irgendwie gemerkt, wir können keine allzu großen Rücksichten nehmen, sonst sitzen wir abends doch mit leeren Händen da. Mhm, ja. So, Danny hat gefragt, ach ja, das war die Geschichte mit dem Star Trek Club und Film, ob du bei einem 3-Minuten-Film da irgendwas mitmachen möchtest als Admiral. Ja, die offizielle Lüge, die ich in diesem Fall immer anwende, heißt wahnsinnig gerne, aber ich habe leider so wenig Zeit. Okay, das wird Danny jetzt mitverfolgt haben und traurig vor dem Fernseher sitzen. Rüdiger, 27, Böttinger, wieder Fall Böttinger. Achso, ja genau, was hast du empfunden, als sie dann gegangen ist? Ich dachte einfach nur, ach so, sie geht jetzt. Also das, ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie mir eine geklebt hätte. Hattest du damit gerechnet? Ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt. Ja. Und habt ihr eigentlich vor der Show ein bisschen miteinander geredet? Ja, natürlich. Habt ihr? Ja, natürlich. Sie war ja mit drei Kolleginnen da, die mir doch, wo ich sage, nach diesen Blicken, die mir zugeworfen haben, habe ich mich nochmal vor den Kühlschrank gesetzt, um mich aufzuwärmen. Und also da kam schon ein, ich fand es sehr, sehr cool und professionell von ihr, dass sie überhaupt kam. Ja. Und ich dachte, man könnte das... Das war auch lange vereinbart, ne? Das war lange vereinbart und so weiter. Und ich war da wirklich mit offenem Visier und als sie ging, war ich kurz überrascht, aber das war das Mindeste, auf was ich mich eingestellt hatte. Wie war denn eigentlich euer Verhältnis vorher? Kanntet ihr euch aus dem WDR irgendwie, aus Produktionen oder wie man sich so kennt? Nein, wir kannten uns nicht persönlich. Nee. Ja. Und danach gab es wahrscheinlich dann auch gar keinen Kontakt mehr danach. Nee, leider nicht, aber ich nehme an, dass ich vielleicht bald mal eingeladen werde zu Befragt, wo zwei Prominente immer dieses Zeitgeschehen beurteilen müssen. Würdest du hingehen, ne? Wahnsinnig gerne, ich habe wenig Zeit. Also donnerstags muss ich ja immer selber Sendung machen, ne? Ja. Vor allen Dingen auch später, ne? Als normal. Ah, nee, ihr sendet das später. Wir senden immer 20 Uhr auf. Genau. Ja. So, was haben wir jetzt hier? Mirko hatte gefragt, ob du noch Kontakt zu Feuerstein hast? Sehr sporadisch. Ich habe ihn einmal gesehen in diesen 2 Jahren. Und er war sehr gut drauf, er sah blendend aus. Und das war das einzige Mal, dass wir Kontakt haben. Aber das war eigentlich so, wie als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Würdest du mit ihm nochmal ein Projekt machen? Könnte ich mir schon vorstellen. Da gab es irgendwann mal Gerüchte, dass ihr zerstritten seid. Stimmt das? Nein, ich meine, wir sind nicht zerstritten, wir hassen uns. Aber das war ja sozusagen die Voraussetzung. Also das hat ja der WDR, wir wollten ja zusammen in Urlaub fahren und dann hat der WDR sozusagen gesagt, wenn ihr euch nicht hasst, seid ihr weg vom Fenster. Ja. Also Streit hatten wir nie, wir haben uns immer gehasst. Es war schon eine sehr kuriose Beziehung. Ich habe irgendwo mal gehört oder gelesen, ich frage dich jetzt, ob das stimmt, ja, dass ihr in dieser ganzen Zeit von Schmidt einander so privat nie Kontakt miteinander hattet. Das stimmt nicht. Anfangs habe ich sogar ihn in seiner Wohnung in Frankfurt, wo er damals noch gewohnt hat, besucht. Ach, das schon? Da haben wir die Sendung noch gemeinsam vorbereitet. Ich habe dann sogar übernachtet in dieser Wohnung. Nein, aber nicht mit ihm zusammen. Nein. Nein. Das, du hast ja... Und ich musste dann aber um 7 Uhr morgens aufstehen und frühstücken. Und er sagte dann immer diesen Satz, so jetzt frühstücken wir schön, dann können wir den ganzen Tag ungestört arbeiten. Ja. Und das hat mich so wahnsinnig gemacht, dann bin ich nicht mehr hingefahren. Ja, das kann ich verstehen. Carsten, 23. Ja, da waren nochmal die Behinderten. Er hat die Behinderten angesprochen. Warum du auf Kosten von Behinderten Witze machst. Also bei Behindertenwitze kann ich mich eigentlich nicht daran erinnern, dass wir das schon hatten. Hattest du nicht? Ich wüsste jetzt... Doch, so Spastiker-Geschichten. Naja, das war nicht Spastiker, das war eigentlich, dass ich irgendwie einen Fan geschildert habe, der mich angesprochen hat. Das war ja kein Spastiker, ja, das war ein normaler Fan. Ja. Hm? Komm her, hallo. Ja, genau, sowas war das. Ja, ich kann mein Autogramm haben. Oder so, also es ist ja einfach ein Fan. Ja, das ist einfach so wieder die Realität wiedergegeben. Du hast keine Hosenträger. Ja, genau. Dann fragte Carsten, wann du aufhörst. Ja, wann ich aufhöre. Ja. Das frage ich mich auch jeden Tag. Und ich selber mache einfach so stupide vor mich hin und warte drauf, dass man mich rauswirft. Oder also ich selber, das steht nicht in meiner Macht, weil ich habe gar kein Kündigungsrecht im Vertrag. Das ist wirklich so, ne? Seit eins kann mich rausschmeißen, aber ich kann von mir aus vor diesen 2 Jahren nicht kündigen. Das geht nicht. Nee, da habe ich nicht aufgepasst, dummerweise. Hast du, das frage ich dich jetzt zwischendurch mal, bevor wir die Liste weitergehen, das ist ja nun ein wirklich sehr extremer Energieaufwand, jeden Abend diese Show zu machen. Ja. Für mich ist das schon sehr anstrengend, aber ich denke mir, dass es für dich noch viel anstrengender ist, weil es eine Show ist, wo du deine Gags lernen musst, du hast Gäste, auf die du dich vorbereiten musst. Wie hältst du das aus? Na, also zum einen, auf die Gäste bereite ich mich ja nicht vor, das merkt man ja in den Gesprächen. Und das zweite ist... Aber ein bisschen doch schon. Irgendwas liest du doch wahrscheinlich über die, oder? Natürlich, auf dem Weg von der Toilette zur Garderobe. Ja. Das sage ich natürlich schon, ist der Rockmusiker oder macht der Abenteuerserien? Also ich meine, da muss ich schon ein bisschen präzise informiert sein. Die Witze lerne ich nicht auswendig, sondern die lese ich ab, ganz klassisch von so Pappkarten. Mhm. Da steht die charmante Kollegin Anke und hält mir die jeden Abend hin. Die Sendung ist ja das wurde auch gefragt, zu 80-90% vorbereitet. Die Gags, ne? Da fragte jemand, wie viele Gags vorbereitet sind. Ja, also an guten Abenden kommen vielleicht 10-20% spontan von mir, aber meistens ist es so, dass ich eine komplett vorbereitete Sendung moderiere. Ja. Und das ist eigentlich dann vom Energieaufwand her nicht besonders anstrengend. Also das kannst du gut wegstecken. Ja. Ich dachte jetzt, ich habe gelesen, dass Thomas Koschwitz, ziemlich krank gewesen ist und der im Krankenhaus lag wegen Herzbeschwerden. Ja. Und er hat ja nur auch so einen Hyperstress hinter sich. Ja. Du meinst, du hast keine Sorge, dass das irgendwann auf deine Gesundheit schlägt. So eine Tretmühle ist es ja irgendwo. Wenn man das weiß ich nicht, das kann man nicht beurteilen. Aber, Also mein Arzt hat zu mir gesagt, wenn du das noch ein paar Jahre machst, bist du krank. Ja, in ein paar Jahren. Ja. Also ich weiß es nicht, aber vielleicht wird man auch krank, wenn man es nicht mehr macht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin sowieso Hypochonder. Also mir ist es eigentlich recht. Was? Du sagst, man wird vielleicht krank, wenn man das nicht mehr macht. Ja. Kannst du für dich beantworten, woher diese ungeheure Triebfeder kommt, so in der Öffentlichkeit stehen zu wollen, zu stehen? Das ist sicher ein Zurückgesetztsein in der Jugend und dieses Gefühl, was mich quält, nicht richtig schwul zu sein. Ach, das war jetzt keine richtige Antwort. Ich hätte gerne eine richtige Antwort. Nein, ich glaube, da ist ein sehr wahres dran. Meinst du? Es ist Geltungssucht. Es ist ja, natürlich, die Leute glauben immer, es wäre der Drang nach Geld. Das ist falsch, weil das Geld kommt, wenn es einigermaßen läuft, sowieso. Aber es ist extreme Eitelkeit und extreme Narzissmus. Es ist extremer Narzissmus, es ist Geltungssucht, es ist Egomanie und es ist eigentlich eine Form von Autismus. Kannst du dir vorstellen, eine Form von Autismus? Ja. Wie meinst du das? Naja, man geht einfach raus und sagt Hallo, stellt fest, es redet keiner mehr mit einem, es hört keiner mehr zu oder es kommen Geräusche von auf einen zu, wo man nicht mehr weiß, sind das Fragen oder sind das Antworten. Ja. Und man redet einfach in dieses sympathische rote Licht rein, das eine gewisse Wärme ausstrahlt. Ja. Könntest du dir für dich ein Leben ohne Fernsehen vorstellen, also ohne aktiv vorne vor der Kamera zu stehen? Naja, das könnte Situationen geben, wo ich mir das zwangsweise vorstellen müsste, aber ich bin jetzt schon so in diesem Ablauf der täglichen Sendung drin, dass es für mich schwierig wäre, mir das momentan vorzustellen, wenn es nicht so wäre. Fast Sucht. Ja. Ja. Wir müssen weitermachen. Stefan 20, nee, das hat sich schon erledigt. Gag-Geschichten. Ah ja, hier, Joachim will Gag-Autor bei dir werden. Ja. Wie geht das? Der soll einfach mal einen Fax schicken oder anrufen an Herrn Ralf Husmann. Das ist der Chefautor. Ralf Husmann? Ralf Husmann. Brainpool. Brainpool, ja. Oh, was meinst du, was bei euch jetzt los ist? Und der ist der Chefautor und der wirft das alles weg, was kommt. Und dann, wenn wir überhaupt nichts mehr haben und so, dann holt das alles wieder raus. Also wir treten eigentlich wirklich mit den Leuten in Kontakt, weil natürlich Autoren immer sehr gesucht sind. Harald, die allerwichtigste Frage des Abends. Ja. Porno. Warst du Pornodarsteller? Ja. Wann? Von 84 bis 86 unter dem Titel Verstehen Sie Spaß. Und nein, die Frau hat gefragt, und zwar wären das so Abturner-Pornos. Ja. Ja, das wäre eigentlich im Grunde eine Idee. Da hat sie mich auf eine große Marktlücke gestoßen. Das passt ja auch vom Begriff her. Ja. Ich produziere in Zukunft mit mir eine Hauptrolle Abturn-Pornos. Das heißt, wer zu geil ist oder das Gefühl hat, dass er zu scharf ist, der schiebt sich einfach so ein Porno mit mir rein und kann dann beruhigt einschlafen ohne Medikamente. Wohin gegen Jana angerufen hat, die dich absolut erotisch findet und als bestangezogensten Moderator bezeichnet hat. Das ist toll, ne? Das ist großartig. Jana hatte wirklich eine klasse Stimme. Ja, sie war wunderbar. Ja. Manchmal habe ich hier Frauen, die klingen nach ein paar Sekunden, merkt man, das ist einfach klasse. Ja. Ne, das kriegt man schon direkt mit am Telefon. Ja, und ich hoffe, manchmal haben diese Frauen sind auch so eine Enttäuschung, wenn man sie sieht, aber ich glaube, bei Jana ist es nicht so. Ja, manchmal ist das so. Hella von Sinn hat mal zu mir gesagt, jede Frau ist schön. Ja, das... sehe ich nicht so. Doch, ich finde das auch. Ja, ich nicht. Dann hat... Du bist irgendwie so ein Macho-Domian. Total. Habe ich oft gestört, wenn ich deine Sendung gesehen habe. Dann, jetzt kann ich den Namen nicht mehr richtig lesen, hat jemand gefragt, ob wir beide mal tauschen sollen. Ja, da muss ich sagen, jetzt bei aller Eitelkeit und sowas, die ich gerne zugebe, was du machst, das könnte ich nicht, weil du nimmst ja doch deine Anrufer ernst. Und wenn du einen nicht so ganz ernst nimmst, dann machst du es auf eine sehr charmante Weise, wie das rüberkommt. Ich hätte bei dem einen oder anderen heute Abend doch nach 10 Sekunden relativ verbal in eine böse Kiste gegriffen. Und das kann man dann Leuten, die da nachts anrufen, nicht antun. Also ich könnte das nicht. Ich könnte auch das Elend, was du jetzt teilweise anhören musst, nicht länger ertragen. Also das muss ich sagen, Kompliment, und das wäre nicht mein Fall. Also ich denke, wir sind ganz gut aufgehoben in unseren Sendungen. Ne? Ich glaube das, ja. Dann fragt der Thomas mit dem Kabarett. Wie ist es damit? Machst du noch Kabarett? Naja, ich mache ja mehr oder weniger jeden Abend Kabarett im Fernsehen. Ne? Naja, er meint damit... Auf der Bühne habe ich keine Zeit mehr. Ja. Es gibt auch keine Programme im Sommer oder so. Nein. Meine ich irgendwann mal gelesen. Nein. Hast du eigentlich, ich glaube, wir sind jetzt durch mit den Fragen von den Leuten. Die Gags, wie viel von dir kommen, achso, ob du Einfluss auf die Gags hast, das hast du, ne? Ja, klar, du aber... Du trägst nichts vor, was du blöd findest. Doch. Das aber auch. Nicht mehr als 70% am Abend. Ja. Also, weil sonst wird es mit dem Material eng. Ja. Hast du über, das, was du machst, gilt ja eigentlich in Deutschland als der Olymp der Unterhaltung. Gibt es für dich noch einen Traum, wo du noch höher steigen könntest oder was du noch toller fändest? Ich möchte eigentlich noch Wetten, das ruinieren und dann Dieter Thomas Heck in einer einstündigen Talkshow erklären, warum ich das gemacht habe. Mensch, Dieter Thomas Heck, da war auch eine Frage. Was hast du mit ihm geredet bei der Bambi-Verleihung? Genau. Ich habe ihm gesagt, dass er eine wahnsinnig attraktive Tochter hat, Tochter Sassi. Sassi Heck, die mit in Leipzig war und die Mode studiert. Und das hat ihm gefallen? Und das hat ihm wahnsinnig imponiert, weil ich habe die angestarrt, die stand da an der Rezeption im Hotel. Ja. Und ich dachte, boah. Und auf einmal kam Dieter um die Ecke und sagte, hallo, Sassi Lein, lass uns einen Kaffee trinken. Und das war seine Tochter. Und dann habe ich ihm gesagt, dass diese wahnsinnig attraktive Tochter, und ich hatte die ein paar Jahre nicht gesehen und so, und da war er natürlich sehr stolz. Und er ist ja eigentlich so eine Art Schutzpatron unserer Sendung, ne? Ich habe das schon einmal mitbekommen oder so interpretiert. Da war noch eine Frage vorhin, ich weiß nicht von wem, ist auch egal, zum Stichwort Popularität. Ja. Kannst du dich überhaupt noch frei bewegen draußen? Ja, ich gehe einkaufen und an die Tankstelle. Und gehst du eigentlich, du erzählst immer so viel Sachen, die, wo du Sachen billig kaufst. Gehst du zu Aldi noch? Ich gehe natürlich zu Aldi, ich gehe aber auch zu Rewe und zu Stüsken, an die Käsetheke und so weiter. Und wirst du nicht ständig angequatscht? Nee, weil die Läden, wo ich da hingehe, die kennen mich, die Leute, und die wissen, dass ich komme, und ab und zu gebe ich mal ein Autogramm oder stürzt der Frischfleischbeauftragte raus und lässt sie von mir tätowieren oder so, aber das ist eigentlich relativ, das ist alltäglich. Kannst du für dich sagen, was Popularität dir bedeutet? Ich selber habe gelernt, damit umzugehen, ja, also ich bin Es ist so ein Gejammer zu sagen, nein, ich kann nicht mehr in der Öffentlichkeit, das gehört einfach mit dazu. Aber ich hab so eine Strategie entwickelt, wie ich mich in der Öffentlichkeit verhalte, um da einigermaßen durchzukommen und auch den Leuten gegenüber eigentlich dann, wenn sie mich ansprechen, so zu begegnen, dass die nicht sagen, er erwartet von uns, dass wir die Sendung gucken und ja, wenn wir dann ein Autogramm wollen, dann lässt er uns ab. Ja. Das mache ich nicht. Harald, wir sind fast am Ende der Sendung. Ich danke dir sehr herzlich, dass du mitgemacht hast. Ich danke auch, hat viel Spaß gemacht. Alles Gute. Gleichfalls. Bis die Tage. Gute Nacht. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche und für heute. Mein Team, das waren Gerald Baas, Silvia Liebsch, Hans-Jürgen Wilde, Tom Bildhauer, Achim Kretschmer, Alexander Hack und Peter Ovsianowski. Die Themen nächste Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Pechvögel und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Glückspilze. Ich wünsche euch ein glückliches Wochenende. Bis die Tage. Nein, bis Montag. Ciao.